Weihnachten, das Fest des Friedens. Riecht ihr den Eiter der gequälten Lumpen? Fühlt ihr den Fleischerhaken an der Kehle? Hört ihr den giftigen Brummer eurer Seele herunterschießen auf den wunden Klumpen? Seht ihr die Huren der Idiotenhäuser weinen? Den schwarzen Biss zwischen den Mädchenbeinen? Er frisst den Mutterbusch wie eine Glatze kahl. Seht ihr den vollgepissten Galgenpfahl? In jeder Stunde wird ein Mensch gehisst. Die Frau presst die Zitronen ihrer Brüste aus, damit er auf die letzte Ölung pfeifen kann, und reicht ihm ihren wilden Frauenschwamm. Aus seiner Leiche sah ich wilde Kressen aufschießen und den Himmel blutig schlagen. Ihr habt den Huren in den Arsch getreten. Ihr habt den Bettlern in den Arsch getreten. Ihr habt den Kindern ins Genick geschossen. Ihr habt den Negern ins Genick geschossen. Warum habt ihr den alten Hund gepeitscht? Gepeitscht, gepeitscht, gepeitscht, gepeitscht. Warum habt ihr die Vögel eingesperrt? Warum habt ihr den Tiger in den Zoo gezerrt? Warum habt ihr die Katzen Brot ersoffen? Herr Jesus, du musst mal zur Ader lassen. Ich glaube, du musst kotzen. Würde, Eau de Cologne, Bibel und Furz, der Ritus blöder Fahnen, Traditionen, Lehrer Geunke, fromme Sprüche, Gott, ein Parlament von Mitleid, Hinterweisheit, ich scheiße auf der Hostien faulen Trott, die Reue eingehäkelt wie ein Kaffeewärmer, die Pubertätsgedichte pickeliger Schwärmer, ein Wochenendtheater von Verbrechern. Christus, wann wirst du endlich nicht zu feige sein, dich an dem Wasserkopf der Welt zu rächen? Wann schlägst du ihnen endlich mit dem Kreuz einen über ihren eingebeulten Bregen? Was soll mir das alles? Der verjauchte Hafen. Lasst mich doch allein. Ich kann mich nicht mit eurer Fratze freuen. Ich kann seit Jahren nicht mehr schlafen. Ich kann nur weiter weinend in die Hände schreien.